Wir wollen nunmehr an einem Beispiel das geübte textkritische Verfahren im Einzelnen studieren. Winkel will aus dem Bericht Markus 10, 32 bis 45 nachweisen, dass dieser in dem uns überlieferten Wortlaut der zu Unrecht bevorzugten Handschriften eschatologisch verderbt worden sei. Der ursprüngliche Bericht sei ganz und gar nicht eschatologischer Natur gewesen. Aus dieser Markusstelle ersehen wir, dass Jesus sich mit den Jüngern auf dem Wege nach Jerusalem befindet. Es herrscht unter der wandernden Schar eine gedrückte Stimmung, hat doch eben der Meister die Seinen erneut auf sein bevorstehendes Leiden und seinen gewaltsamen Tod hingewiesen. Nun heißt es weiter: Und es treten zu Jesus Jakobus und Johannes und wünschen die Erfüllung einer Bitte. Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit. Es handelt sich also fraglos um eine eschatologische Bitte. Beim künftigen messianischen Mahl möchten beide Jünger auf Ehrenplätzen neben dem Herrn sitzen. Jesus wehrt ab, indem er bedeutet: Das Sitzen zu seiner Rechten oder Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern es ist anderen bereitet. Winkel versichert uns nun, dieser Bericht sei nicht ursprünglich, sondern korrumpiert. Er beweist das zuerst durch eine psychologische Kritik der geschilderten Situation. Diese Szene mit der gefühllosen Bitte ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Jesus spricht ernst von seinem Leiden und Sterben, und gerade in diesem Augenblick wollen sich die beiden Jünger Ehrenplätze in der künftigen Herrlichkeit sichern. Hier wird also eine Gefühllosigkeit der Bittenden offenbar, die man mit Winkel in diesem Zusammenhang als recht unwahrscheinlich bezeichnen muss. Wohlverstanden, in diesem Zusammenhang. Winkel nimmt ohne weiteres an, dass diese Bitte unmittelbar oder doch sehr bald danach vorgetragen wurde, als der Herr die Leidensverkündigung ausgesprochen hatte. Im Text folgt ja tatsächlich die Bitte sogleich auf die Vorhersage des Leidens. Wer nun aber einigermaßen das Markus-Evangelium studiert hat und seine Aufmerksamkeit besonders auf das Moment der zeitlichen Aufeinanderfolge richtete, weiß, dass gerade der chronologische Zusammenhang eine jämmerliche Verlegenheitsstümperei verrät. Mit dem Zusammenhang hapert es über alle Maßen. Markus ist ein Autor, der fast jeden Satz und jeden Absatz mit »und« einleitet, ohne jedoch jedes Mal im geringsten einen historischen Kausalzusammenhang andeuten zu wollen. Auch im vorliegenden Falle hindert nichts die Szene der Jüngerbitte, trotz der »und«-Einleitung, für viel später erfolgt anzusehen als die Leidensverkündigung. Winkels psychologischer Einwand fällt also beiseite. Er muss schon andere Beweise beibringen, um die Korrumpierung sicherzustellen, und jetzt endlich tritt unser Kritiker als Variantenfachmann in Tätigkeit. Es werden mit Bezug auf die angeführte Markus-Szene die Kodizes durchgeblättert. Natürlich findet Winkel auch diesmal Varianten. Er erwähnt zuerst einige Lesarten, von denen er aber selbst bemerkt, dass es an sich wenig gewichtige Erweiterungen seien, was sie bieten. So hat zum Beispiel die Handschrift Winkels statt »Sitzen in deiner Herrlichkeit« die Erweiterung »Sitzen im Reich deiner Herrlichkeit«. Es heißt also emsig weiterblättern in den Handschriften, um wirklich bedeutende Lesarten aufzustöbern. In einer alten Handschrift, im Codex BOBB, findet sich etwas. Oder vielmehr, in diesem Codex fehlt etwas. Das Wort »Sitzen« fehlt. Der fragliche Text lautet hier: Es handelt sich bei Codex BOBB um eine uralte Übersetzung. »Da nobis ut unus a dextera et unus a sinistra. Gib uns, dass einer dir zur Rechten und einer dir zur Linken.« Das Wort »Sitzen« fehlt hier also. Winkel stellt mit Genugtuung fest: Das allerdings ist ein ganz anderer Text und in seiner knappen Klarheit jedem Empfinden natürlich und verständlich. Als Jesus von dem Leiden und dem Tode gesprochen hatte, gehen schließlich die beiden Brüder zu ihm und bitten ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken sein zu dürfen. also um keiner anderen Absicht willen als der, ihm beizustehen und ihn zu schützen oder mit ihm zu leiden. Aber Gemach, erstens ist diese natürliche und verständliche Erklärung nur dann überhaupt etwas wert, wenn man voraussetzen muss, was aber gar nicht nötig ist, dass zwischen der Leidensverkündigung und der Jüngerbitte ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang besteht. Zweitens spielt ausgerechnet der Codex BOBB, auf den Winkel sich er stützt, unserem Kritiker einen schlimmen Streich. Denn es heißt in eben dieser Handschrift als Antwort aus Jesu Munde unter anderem »Sedere autum a dextera«, auf Deutsch »Sitzender zu meiner Rechten«. Eine für Winkel peinliche Sache. Was im Codex BOBB in der Jüngerbitte fehlt, das steht in der Jesus-Antwort klar und deutlich da. So tut selbst Codex BOBB Winkel nicht den Gefallen, seine These vom eschatologisch korrumpierten Text variantenmäßig zu bestätigen. Denn, dass vom Sitzen wirklich auch in der Bitte gesprochen sein soll, geht aus der Antwort unmissverständlich hervor. Unser Variantenforscher will aber mit Gewalt bestätigt sehen, dass der Markusstelle ihr eschatologischer Charakter nachträglich untergeschoben sei. Das Wort Sitzen hat es ihm angetan. Ob man es nicht doch irgendwie unschädlich, das heißt uneschatologisch machen könnte? Siehe da, es winkt eine Möglichkeit. Winkel belehrt uns also, das zugrunde liegende aramäische Wort habe eine doppelte Bedeutung. Einmal bedeutet es zwar sitzen, wohnen, dann aber noch gelöst werden, nämlich aus dem Tode auferstehen. In obiger Markusstelle ist nun nach Winkel die zweite Bedeutung die richtige. Was also bitten die Jünger? Mit ihm zu seiner Rechten und Linken gelöst zu werden aus dem Tode. Was aber der Herr ablehnt, da das Gelöstwerden ihm nicht zustehe. Doch wieder einmal hat Winkel Unglück. Die Sinndeutung gelöst werden wird schlankweg vom Sinnzusammenhang in der geschilderten Gesamtszenerie verweigert. Nachdem Jesus die Bitte abgelehnt hat, heißt es weiter im Text, und als die 10 anderen Jünger es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über die vorangegangene unbescheidene Bitte ihrer beiden Mitjünger. Und was dann noch berichtet wird in Markus 10, 42 bis 45, beweist mit Eindeutigkeit, dass es sich tatsächlich bei der Bitte um eine hohe Auszeichnung, um eine Vorrechtstellung, eben um das Sitzen zu Seiten des Messias handelt, aber ganz und gar nicht um ein Gelöstwerden. Winkel ist daher auch der Abschluss der ganzen Szene ein Dorn im Auge, denn dieser widerlegt mit der Sinndeutung Sitzen die ganze schöne These. Doch dieser Kritiker will zu seinem Ziel kommen, koste es, was es wolle. Daher unternimmt er am Markus-Text eine chirurgische Operation. Die Schlussszene wird einfach weggeschnitten. Sie gehöre gar nicht in diesen Zusammenhang, so wird uns gesagt, sie gehöre ursprünglich zu einer ganz anderen Situation. Da hier aber reine Willkür unseres Kritikers am Werke ist, so nehmen wir diesen durch nichts gerechtfertigten Zerstückelungsakt lediglich zur Kenntnis, indem wir gleichzeitig einen kräftigen Schlussstrich unter die winkelsche Varianten- und Textwissenschaft setzen.